Kadergrube von Dirk Joschka. Regie Thomas Leutzbach. Danke, danke. Vielen Dank. Ihr seid ein tolles Publikum. Gut wieder hier zu sein. Zu Hause. Was ist das heute für ein Tag? Wisst ihr, was das heute für ein Tag ist? Monday, Monday. Montag. Ist da nicht mal was gewesen? An einem Montag? Könnt ihr euch erinnern? Montags. Jeden Montag. Sind wir da nicht zusammen auf die Straße gegangen? Da draußen, auf dem Ring? Haben wir da nicht zusammen gesungen? Haben wir denn nicht unsere Herzen in beide Hände genommen und auf alles gepfiffen, was uns die Laune vermiest hat? Haben wir denn nicht Seite an Seite gekämpft, mit dem Rücken zur Wand, mit der Wut im Bauch, für unsere Freiheit? An einem Montag. Monday, Monday. Heute ist wieder Montag. Und wir sind wieder zusammen. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Zu wissen, dass man nicht alleine steht. Auf der Straße, auf der Bühne. Dass man Freunde hat. In Leipzig. Heldenstadt. What would you do if I... Oh, Leute. Lend me your ears, and I sing you a song, and I try not to sing out of key. Oh, es war so schön mit euch. Es ist offen. Hallo. Volker? Im Salon. Wolle. Sie da, der große Marco Hoffmann. Mensch, du, ich freue mich. Mhm. Bist du sicher? Immer noch die Lästerzunge. Besser als Wendehals, oder? Wie geht's dir? Ich habe mir letzte Woche einen silbernen Ferrari gekauft. Rot, Bordeaux-Rot. Schlagersingen scheint sich auszuzahlen, hm? Chansons. Wie? Rock'n'Roll forever? Don't you remember? Ich bin nicht Elvis. Das stimmt. Only the good die young. Hier hast du dich also versteckt. Sowas nennt man Sozialwohnung, weißt du? Mhm. Gemütlich. Wohnhaft. Bei gutem Wetter sehe ich den Lago Maggiore. Ich sehe, du liest Zeitung. Ja, Wissen ist Macht. Du solltest nicht alles glauben, was die schreiben. Deine Frau heißt Cindy? Meine Managerin. Ah ja, du warst schon immer praktisch veranlagt. Und du, lebst du allein? Im Herbst kommt Besuch, wenn's regnet. So kleine, ungeheuer Wanzen, weißt du? Da haben wir aber Glück, dass die Sonne scheint. Ja, du bist meine Sonne. Danke für die Blumen. Ach ja, und für deinen Brief. Ja und? Hast du gut geschlafen? Ach, weißt du, wenig. Gestern das Konzert in Leipzig, 3 Zugaben. War noch ziemlich lange aufgedreht. Naja, kennst du ja. Bis das Blut gekühlt ist, ne? Hast du es gesehen? War im Fernsehen. Live. Fernseher ist kaputt. Ja. Videorekorder auch? Mein Gott. Hast du die immer noch? Wie lange ist das her? Was meinst du? Dass du mir die Gitarre geschenkt hast oder dass du mich verraten hast? Was soll das, Volker? Du glaubst doch nicht. Du bist gekommen. Weil ich dich wiedersehen wollte. Ja, hast dir reichlich Zeit gelassen. Ich hab dich überall gesucht. Du warst verschwunden. Niemand wusste, wo du bist. Ja, warum hast du nicht einfach deinen Führungsoffizier gefragt? Bist du verrückt geworden? Oder was? Was soll das? Ich hab mich nicht versteckt. Du wusstest, wo ich bin. Ich stehe im Telefonbuch. Du hättest mich jederzeit erreichen können. Damit du mich aus dem Weg schaffen kannst, ne? Was? Volker, bitte. Ich weiß nicht, was du dir zusammenreimst. Der einzige Zeuge. Hey, Wolle, was ist los mit dir? Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Seit 14. Ich lass alles stehen und liegen, komm hierher und du wirfst mir solche Sachen an den Kopf. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher geschafft habe, meine Akte einzusehen. Deine Akte? Ist es wegen diesem Protokoll, das bei deinem Brief war? Ah ja, du warst schon immer ein glänzender Schauspieler. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich das geschrieben habe, diesen Wisch. Hier. Operative Information. Berlin, den 24.09.1983. OV, Doppelpunkt, Ton, Quelle, Doppelpunkt, IMV, Sänger, zuverlässig überprüft. Das soll ich sein, ne? Du bist dabei gewesen. Ich war auf all deinen Geburtstagen, ab dem 11., falls du es vergessen haben solltest. Ich hab nichts vergessen. Volker, bitte. Ich schwöre dir, damit habe ich nichts zu tun. Bleib stehen. Was? Wieso? Was ist in der Tüte? Überraschung. Nein. Was hast du? Nicht schießen. Wolle. Hilfe! Hör auf, was soll das? Bist du blind, verdammter Idiot? Das ist eine Flasche. Ja, sieh hin, unsere Flasche. Ja. Sieh dir das Abfülldatum an. 1983, das ist dieselbe Flasche. Ich habe sie aufgehoben. Hast du vergessen, was wir uns geschworen haben? An unserem letzten Abend, bevor du abgehauen bist? Ich bin nicht weit gekommen, wie du weißt. 8 Schrauben, 3 Minuten. Mann, das haben wir geübt. Decke ab, Räuberleiter, Rucksack, 2 Kanister, 1-mal Wasser. 1-mal Wasser lassen. Schlafsack. Baldrian, Tabletten. Proviant für 3 Tage. Wir wussten ja nicht, wie lange die brauchen würden, um den Zug wieder auf Vordermann zu bringen. Aber dafür keine Wachen, keine Hunde, keine Alarmanlagen. Einfach über den Zaun in die Wartungshalle. An den Waggons waren schon die Laufschilder dran. Berlin, Paris, weißt du noch? Ja, Wagen 43. Mann, ich sehe noch dein Gesicht vor mir. Wie du da oben lagst. In der Zwischendecke deine glasigen Pupillen. Sowas vergisst man nicht. Nein. Die wollten wir gemeinsam lernen. Drüben. In der Freiheit. Irgendwann. Ich habe sie aufgehoben. Kaltgestellt. Für uns. Ich trinke nicht. Ach ja? Seit wann? Bist du krank? Ist das dein neues Aftershave? Wodka? Hinze war gelöster Stimmung, wozu neben dem in nicht unerheblichen Mengen konsumierten Alkohol auch der Erhalt eines Geschenkpaketes beitrug, das ihm seine Tante, Frau Anna Kubitschek aus West-Berlin, auf dem Postwege hatte zukommen lassen. Inhalt wie folgt: Eine Dose Kakaotrunk, Pulver, Schokoladenkekse Afrika, Wolle. 4 Tafeln Schokolade, Mokka, Vollmilch, Traubennuss, Zartbitter, 2 Tüten Gelatinebärchen, 1 Pfund Bohnen, Kaffee, ungemahlen. Mann, ich hab's gelesen, danke, reicht. Du, das habe ich immer bewundert. Was? Die ganzen Songtexte, alles im Kopf, gespeichert, jederzeit abrufbar. Ich könnte das nicht. Ich muss mir immer alles aufschreiben, weißt du? Oder mitschneiden. Aber das macht den großen Künstler aus, was? Sein fotografisches Gedächtnis. Die ganzen Sachen im Paket. Du hast sie nur ein einziges Mal gesehen. Wofür hältst du mich? Für einen Kleinkrämer? Dieser ganze Intershop da, Gabelrollmops in Tomatensoße, Corned Beef. Hältst du mich für einen Erbsenzähler? Du hast die Weinbrandbohnen vergessen. Die was? Die Weinbrandbohnen. Hier, W, ganz unten, alphabetisch. Und? Du warst ganz wild nach Weinbrandbohnen. Ach ja, tatsächlich. Ja. Wir hatten das Paket zusammen ausgepackt, bevor die anderen kamen. Wir beide, ganz allein. Sag mal, hast du keine Gläser? Du hast sie alle aufgegessen. Die Gläser? Niemand hat gewusst, dass Weinbrandbohnen im Paket waren. Ich wusste nicht, dass du so nachtragend bist, sonst hätte ich dir neue mitgebracht. Niemand außer dir. Ah, da. Gibt's hier niemanden, der sauber macht? Sag mal, die Liste ist komplett. Du siehst gar nicht gut aus, mein Lieber. Weißt du das? Du solltest ein bisschen besser auf dich achten, mal wieder zum Friseur. Bisschen Fitness, gesunde Ernährung. Sowas wirkt Wunder. Mens sana in corpore sano. Schon mal von gehört? Also ist das dein neuer Schlager? Gar nicht übel. Ein gesunder Geist. Ja, wenn was draus wird, kriegst du es Tantiemen. Copyright bei E.M. Singer. Wieso nicht E.M. Weinbrandbohne als Deckname? Passt doch viel besser, oder? Ja, ja. Hast du mal darüber nachgedacht, wozu es Decknamen gibt? Damit jeder sofort weiß, wer dahinter steckt. Ist doch logisch, oder? Ach ja, ja. Du bist schon immer eitel gewesen. Kann es sein, dass du Komplexe hast? Volker Hinze, der meistgesuchte Tontechniker der Deutschen Undemokratischen Republik, Staatsfeind Nummer 1, Codenamen Paranoia. Ich denke, du hast Angst. Und du? Ist dir langweilig? Was treibst du so den lieben langen Tag? Hier, Wände anstarren und Verschwörungstheorien ausbaldowern, brauchst du das? Fühlst du dich denn besser? Welchen Namen hättest du dir ausgesucht? IM Selbstmitleid? Mimose? Du musst verrückt geworden sein. Naja, wer über manche Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren. Ja, cooler Spruch. Doch, wirklich. Nee, das... Wo hast du den geklaut? Bei den Stones? Mick Jagger? Nee, Lessing. Ah, du kannst lesen. Ernsthaft, Volker, dich verraten, warum? Warum hätte ich das tun sollen? Aus welchem Grund? Kannst du mir das sagen? Einen einzigen? Ja? Du wolltest in den Reisekader. Ich wollte raus, ja? Ja, ja, ganz groß. Wie du? Ich wollte Rock'n'Roll. Mehr war bei dir ja auch nicht drin. Ja? Komm, mit deinen 2 Griffen. 3. E-Dur, A-Dur und? H7. Ah, ja. Wenn es nach dir gegangen wäre, hätten wir immer nur Satisfaction gespielt. Naja, für die Mädels hat's gereicht, was? Ha? Ach. Du, vielleicht war's ja eine von denen. Überleg mal. Hast du einer deiner Hübschen die Ehe versprochen? Redest du beim Vögeln? Ha? Ich hab dir immer gesagt, zu viele Bräute sind ungesund, besonders gleichzeitig. Ah, Mann, 83, du meine Güte. Das ist alles schon so ewig her. Ja, ja. Da hatte ich mich gerade abgekeimt. Von Helga, kannst du dich an die erinnern? Mhm. Solo Sunny, je kürzer, je lieber, Mini Rock and Roll. Sag mal, hast du die nicht übernommen? Außer dir hat niemand das Paket gesehen. Weiß der Teufel, wo sie das herhaben. Vielleicht haben sie deinen Müll durchwühlt, was weiß ich, vielleicht haben sie das Paket gefilzt, bevor du es bekommen hast. Kannst du das ausschließen? Vielleicht waren ja sogar 5 Schachteln Weinbrandbohnen drin. 4 haben sie für sich behalten, für ihre Mühe. Hast du deine Tante jemals gefragt, wie viele drin waren? Nein? Hä? Apropos, wieso sind eigentlich immer nur deine Pakete durchgekommen und die von meinen Verwandten nie? Kannst du mir das verraten? Ist doch höchst verdächtig, oder? Oder haben die am Ende gar keine geschickt? Was meinst du? Die haben nur so getan, als ob. Die netten Tanten und die Onkels aus dem vergoldeten Westen. Stell dir das mal vor. Guck und Greif hat alles einkassiert, inklusive die Pakete, die niemals abgeschickt worden sind. Ist allen billiger gekommen. So. Und niemand brauchte ein schlechtes Gewissen zu haben. Du warst der Einzige, der meinen Fluchtplan kannte. Welchen meinst du? Mit dem Paddelboot über die Ostsee oder deinen 15 Kilometer langen Spreetunnel? Die Reichsbahn war deine Idee. Ich habe dich gewarnt. Die kriegen dich am Arsch. Beschworen habe ich dich. Aber Volker Hinze hatte ja sein ganz persönliches Rendezvous mit dem Eiffelturm. Mit Jimmy Morrison. Bist du mal da gewesen? Wo? Auf dem Père Lachaise. An seinem Grab. Weißt du, was hier los gewesen ist? Nachdem sie dich geschnappt hatten? Ja, du bist auf Schlager umgestiegen. Die haben uns die Hölle heiß gemacht. Wir hatten Auftrittsverbot. Du hattest 12 Platten gemacht. Ach, das kam doch alles erst viel später. Du bist meine ganze Welt. Was hätte ich denn tun sollen, deiner Meinung nach? Auf zu den Sternen. Hätte ich verhungern sollen? Amiga Maria. Hast du dir jemals über die Gedanken gemacht, die du zurückgelassen hast? Die Band? Mich? Deine Eltern? Wer hat sich denn um die gekümmert? Ja, wer denn, als du im Knast gesessen hast? Ach, wer hat denn die Scheiße aufgewischt, die du angerichtet hast? Mhm. Wer denn? Mhm. Wen haben sie denn rausgekauft? Uns doch nicht. Wir konnten sehen, wie wir klarkommen. Du bist abgehauen mal wieder. Du bist doch immer weggelaufen, wenn es Probleme gegeben hat. Weggesoffen, ausgeblendet. Du hast dich um nichts gekümmert. Die Drecksarbeit habe immer ich gemacht. Quod erat demonstrantum. Wir waren so nah dran. Wir hatten den Tourneevertrag so gut wie in der Tasche. Den Winter noch. Einen einzigen Winter. Ein halbes Jahr. Wir wären aufgetreten. Überall. Warschau, Prag, Budapest. London, Kalifornien, Graceland. Es gibt ein Leben nach der Mauer. Sag, welche Mauer meinst du? Die chinesische? Ja, die chinesische. Natürlich. Welche sonst? Die chinesische Mauer ist das einzige Bauwerk, das man vom Mond aus mit bloßen Augen sehen kann. Hast du das gewusst? Nein. Sag mir, wer kommt schon bis zum Mond? Doch nicht mal die Kosmonauten. Weißt du noch, wie sie uns in diese Raumanzüge stecken wollten für unsere Auftritte? Silberstiefel, Rock'n'Roll in Alufolie. Dir hat das doch gefallen, oder? Sag mal, merkst du eigentlich nicht, wie grotesk das alles ist? Wir schreien uns an und irgendwo da draußen sitzt der wahre Verräter und reibt sich die Hände. Darüber solltest du dir mal Gedanken machen. Du hast dir die Haare abschneiden lassen. Auf Befehl? Verdammt nochmal, Volker. Glaubst du, du bist der Einzige, der gelitten hat? Kennst du die Geschichte von diesem Samson, dem sie die Haare abgeschnitten haben eines Nachts, während er von seinen Triumphen träumte? Weißt du noch, was mit dem passiert ist? Ich habe Jahre gebraucht, um diese ganze Scheiße loszuwerden. Diese Angst. Das Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Das Misstrauen. daran hatten wir uns doch so gewöhnt. Und eines Morgens, alles nur ein Albtraum. Die Mauer, welche Mauer? Hast du sie jemals gesehen, diese Mauer, Genosse Kosmonaut, von deinem Mond aus? Ja? Es war einmal, in unserem letzten Märchen, da waren wir die Helden. Rock'n'Roll-Rebellen. Wir haben doch geglaubt, die hätten einen Heidenschiss vor uns. Vor unseren elektrischen Gitarren. Remember Jericho. Unser bisschen Nischenanarchie, das hat doch alles mit dazugehört zum großen Staatsschauspiel. Wir haben den Lärm geliefert zum Ruhigstellen der freien deutschen Jugend. Wir waren die Garnierung auf dem Einheitsbrei, nichts weiter. Valium fürs Volk. Der ewige Trouble mit unseren Auftrittsgenehmigungen, meine Texte. Wer hat da nicht alles drin rumgestrichen auf der Jagd nach dem weißen Elefanten? War doch Ehrensache. Wenn die nichts gefunden haben, war der Song doch witzlos. Diese ganzen Spielchen, damit man seine Selbstachtung nicht verliert. War doch alles clever eingefädelt. Die haben an alles gedacht. Lief alles nach 5-Jahres-Plan. Egal, was du getan hast, dafür oder dagegen, das war doch ihre Methode. Denen ist es doch nicht um ein paar lächerliche Informationen gegangen. Dieser ganze Quatsch da mit den Weinbrandbohnen. Was hätten die denn damit anfangen sollen? Was die wollten, war Verunsicherung. Langzeittherapie, verstehst du? Fragen in die Köpfe pflanzen, auf die es keine Antwort gibt. Zwietracht sehen. Damit haben sie uns 40 Jahre lang geduckt. 1789. Was? 1789. Spielen wir jetzt Zahlenlotto oder was? 1789. Willst du lebenslänglich den Idioten spielen? Liberté. Das ewige Opfer. Egalité. Willst du ihren Triumph perfekt machen? Willst Fraternité. Du willst du jedes Mal erschrecken, wenn es an der Tür klopft? Bourgeois. Hör auf! Sowas ist doch kein Zufall, oder? Hör zu. Ich habe nicht ewig Zeit. Heute Abend ist mein Abschlusskonzert. Ja, ja. Wir haben Durchlaufprobe. Schon gut. Wenn du mir noch was zu sagen hast. Was sag ich mir noch? Wie kommt die französische Revolution in die Normannenstraße? Na schön. Dann nicht. Wo willst du hin? Meine Anschrift hast du ja. Setz dich. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Setz dich hin. Wolle. Nein. Komm, los, mach schon. Was soll das? Volker, bitte. Nicht. Nein. 1789 Tage. Tu die Pistole weg, bitte. Lebendig begraben, weggeschlossen wie ein Stück Vieh. Mach keinen Unsinn, bitte. Das sind 42.936 Stunden, richtig? Volker. Das sind 2.576.160 Minuten, richtig? Bitte. Wie viel macht das in Sekunden? Kopfrechnen. Wolle. 150 mit 6 Nullen hinten, richtig? Ja, ja. 150 richtig. Millionen Striche an der Wand. Im Kopf. An der Wand im Kopf, verstehst du? Weil in einem deutschen Gefängnis herrscht natürlich bitte, Zauberkeit. Bitte, Volker, tu die Waffe weg. Ja, gefällt sie dir? Ein Revolver, 6 Schuss. Nein. Ist aber nur eine Kugel in der Trommel, weil es war ein Sonderangebot. Warum tust du das? Tut mir leid, das war die falsche Antwort. Nein! Altes Spiel aus Russland, kennst du? Bitte. Hast du mitgezählt? Was willst du? Ja, das ist eine gute Frage. Geld? 1 Million in kleinen Scheinen, Schweizer Franken, einen roten Ferrari, ein Haus mit Swimmingpool und deine Frau. Du bist verrückt. Wieso, ist es zu bescheiden? Für 1789 Tage Knast, 1 Million auf 1789 Tage gerechnet. Wie viel ist denn das pro Sekunde? Wie viel würdest du für deine Frau veranschlagen, sag? 9 Monate? Wie oft schläfst du mit ihr? Einmal, zweimal pro Tag? Was ist sie dir wert? Eine Kugel in den Kopf? Hm? Was hab ich dir getan? Wie wär's, wenn du einfach sagst... Was? Ich... Sagen, was? Ich, Marco Hoffmann, bin der Nein. Sänger. Wieso, ist das so schwer? Wer bist du? Gott? Die heilige Inquisition? Einfach die Wahrheit herauslassen. Sich nicht dagegen sperren, Herr Hinze. Was? Ja, das macht nur Magengeschwüre und das wollen Sie doch nicht. Oder wollen Sie das, Herr Hinze? Nein, bestimmt nicht. Sie machen doch einen ganz vernünftigen Eindruck. Jeder macht mal einen Fehler. Kommen Sie, Herr Hinze, gestehen Sie. Reinigen Sie Ihr Gewissen, Häftling Hinze. Es ist leichter, als Sie denken. Es befreit. Ich bin nicht du! Wer schreit, hat etwas zu verbergen. Oh, Sie sehen müde aus, Herr Hinze. Bitte. Sie werden doch nicht schlafen wollen. Wolle. Aufstehen! Bitte. Das ist doch kein Erholungsheim hier. Los, los, los, aufstehen! Ich mache alles, was du sagst. Wir sind die Sonne und der Mond, die Sterne und der Schlaf. Wir können über alles reden, Wolle. Bitte. Aber selbstverständlich, wenn Sie reden wollen. Wir sind immer für Sie da, Herr Hinze, Tag und Nacht. Wir reden über alles, was wir wollen. Wir haben Zeit, Lichtjahre Zeit. Licht an, Licht aus. Licht an. Nicht, bitte. Licht aus. Ich hab nichts damit zu tun. Licht an. Licht aus. Hast du mitgezählt? Marco, du musst mitzählen. Weißt du, das ist wichtig. Das ist überlebenswichtig. Immer zählen. Wie viele Schrauben, um die Zwischendecke herauszunehmen? Hm? Nein, Wagen 43. Acht Schrauben. Acht, richtig. Und wie lange haben Sie dafür gebraucht? 5 Minuten? 10? 3. Was, zu zweit? Ja. Also 6 Minuten. Was? Na, Ihr Helfershelfer. Nein, nicht Sie, Herr Hinze. Sie lagen ja schon oben drin in Ihrer Räuberhöhle. Sie haben die Zwischendecke wieder eingelegt und Ihr Kamerad hat sie wieder festgeschraubt. Alleine. Die Schrauben sind ja nur von außen anzuziehen, wissen Sie? Haben Sie das vergessen? Nein. Wer ist es gewesen? Sie haben dich danach gefragt? Ich frage Sie, Herr Hinze. Aber... Wer hat Ihnen Fluchthilfe geleistet? Aber mein Gott, das gibt doch alles keinen Sinn. Herr Hinze, wir nennen Ihnen jetzt einfach ein paar Namen. Einverstanden? Das gibt doch keinen Sinn. Sie brauchen dann nur mit dem Kopf zu nicken und die ganze Angelegenheit ist erledigt. Überleg doch mal. Also, Anding, Katharina, Arthur, Ingo, Kaspari oder Sascha, Franzke, Helga, Gumpert, Rolf Dieter, Hoffmann, Marco. Volker, bitte, hör doch. Der ist es. Also der, richtig? Dieser Unterhaltungskünstler. Der hat sie eingeschraubt in ihren Sarg. Klappe zu, Affe tot. Nein. Tut uns ja leid, Herr Hinze. Tut uns auch richtig leid. Gott. Ach, Ihre Mutter ist heute Morgen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Was? Deine Mutter? Schreiben Sie nur den Namen Ihres Fluchthelfers auf, dann können Sie zur Beerdigung gehen. Sie haben dir erzählt, deine Mutter wäre gestorben. Mein Gott, Wolle, diese Schweine. Ich habe mich sowieso nie gut mit ihr verstanden. Du hast es ihnen nicht gesagt, dass ich es war. Wir waren Blutsbrüder, oder? Ja. Du weißt, ich hänge an solchen Sachen. Kinderschwüre, Treue, großes Indianer-Ehrenwort. Ich hab dich nicht verraten, Volker. Bitte. Glaub mir. Überleg doch, wenn... Ich kann dich gar nicht verraten haben. Denk doch mal logisch. Wenn ich dich tatsächlich verpfiffen hätte, warum hätten sie dich nach deinem Helfer fragen sollen? Sie hätten es gewusst. Sie hätten dich nicht fragen brauchen. Das beweist doch alles. Wenn sie mich nicht gefragt hätten, hätte ich doch Verdacht geschöpft. Was? Sie hat noch so viel mit dir vor, Marco. Du warst ein Devisenesel. Du wurdest noch gebraucht. Du bist verrückt. Wenn ich irgendwann ausgepackt hätte, wer hätte dann noch deine Platten gekauft? Was? Drüben, hier. Das ist doch logisch, oder? Nein. Sie haben mich den Helden spielen lassen und dann wurde ich abgeschoben. Sie wussten, was mich hier erwarten würde. Drüben. Sie haben mich verschaukelt. Mit deiner Hilfe, Genosse, Sänger, Kosmonaut, Blutsbruder. Bis dass der Tod uns scheidet. Nein! Du verdammtes Arschloch! Lass los! Scheißkerl! Au! Lass die Waffe fallen, gib her! Ich mach dich kalt. Ich knall dich ab, du. Jetzt tauschen wir die Rollen, na? Gefällt dir das? Wie ist das? In den Lauf zu blicken. Was ist denn für ein Gefühl? Siehst du die Kugel kommen? Du verdammtes Arschloch. Hast du mitgezählt? Was willst du? Du Versager. Mich erpressen? Mit einer kümmerlichen Seite Protokoll? Mehr hast du nicht zu bieten? Das ist alles? Da musst du schon noch was drauflegen. Wenn du mich fertig machen willst. Beweise. Keine Hirngespinste. Hast du welche? Und, wo sind sie? Wo ist die zweite Seite? Was steht da? Dass du mich fast die Karriere gekostet hast? Mit deinem ständigen Quertreiben? Na los. Wo ist die zweite Seite? Wo hast du sie versteckt? Pack aus. Wo ist sie? In der Schublade? Es gibt keine zweite Seite. Es muss eine zweite Seite geben. Der Text bricht ab. Da. Mitten im Satz. Wie geht es weiter? Willst du mir das vorenthalten? Sie war nicht in der Akte. Sie war nicht dabei? Nein. Verschollen, oder was? Ja. Nur die erste Seite? Mehr nicht? Alles. Damit wolltest du mich erpressen? Du bist krank. Ja. Schön, dass du es einsiehst. Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, mein Lieber. Ist das Original? Ja. Wohin wolltest du damit? Zur Presse? Bist du so naiv? Ist dir eigentlich klar, was dann passiert wäre? Mit dir? Nicht mit mir? Was meinst du, wem sie geglaubt hätten? Dem Paranoiker? Sowas ist Verleumdung, weißt du das? Die hätten dich fertig gemacht. Meine Plattenfirma, die Anwälte, gnadenlos. Die hätten dich in der Luft zerrissen, die Presse. Du hättest dein Gesicht auf allen Titelblättern wiedergefunden. Volker Hinze. Der Idiot. Oder wolltest du das? Ein bisschen Aufmerksamkeit. Voilà. Asche zu Asche. Du hast mich aus der Band geworfen. Was? Deswegen? Wolle, ist es deswegen, weil du nicht mehr auf der Bühne stehen durftest? Im Rampenlicht, deswegen? Du wolltest die Bühne immer nur für dich allein. Du hast uns in Grund und Boden gespielt mit deiner beschissenen Sauferei. Ich hab dich so lange gehalten, wie es irgend möglich war, gegen den Widerstand der ganzen Combo. Fakt, mein Lieber. Wir waren Blutsbrüder. Ich hab dir den Job besorgt. Du hast die PA gemacht, die Mitschnitte, alles. Ohne mich wärst du nie zum Ton gekommen, vergiss das nicht. Das Mischpult, die Bandmaschinen. Das war doch deine Berufung, nicht die Bühne. Du wolltest mich loswerden. Ich sollte dich erschießen. Mit deiner eigenen Pistole. Selbstmord. Der würdige Abschluss eines verkorksten Lebens. Die Erlösung. Für uns beide. Niemand weiß, dass ich hier bin. Niemand hat den Brief gelesen. Niemand hat mich kommen sehen. Perfekt. Sie ist nicht geladen. Was? Hast du geglaubt, ich könnte dich umbringen? Ich war ziemlich gut, was? Ja. Kannst du dich an die Kritiken erinnern? Was? Was für Kritiken? Aus dem Panko-Keller zu den Sternen. Weißt du nicht mehr? Die Kosmonauten ziehen ihre Bahn. Neue Töne in der Milchstraße. Mikrokommandant Marco Hoffmann und seine Combo-Crew. Melodie und Hoffmann. Ja. Kannst du dich erinnern? Juli 1969. Rolling Stones. Der erste Mensch auf dem Mond. Neil Armstrong. Richtig. Weißt du noch, wie der andere hieß? Die Nummer 2? Oder der im Mutterschiff? Kannst du dich an den erinnern? Kann sich irgendjemand noch an den erinnern? Wir hatten den besten Sound östlich von Abbey Road. Ich war richtig gut, was? Du warst genial. Ohne mich hättest du geklungen wie Parteitag. Ja. In den Wind geschissen. Du warst der Beste. Richtig. Ab im Osten, ab im Westen, Volker Hinze mixt den Besten. Und ich hab dir das erste Echo gebastelt, endlos ja. Schleife, weißt du noch? Klar weiß ich, mit der Uhr. Ja. Das gute alte Uhrpuzzle. Hast du die noch? Ja, nee, verkauft. Verkauft? Hm. Du hast sie verkauft? Hm. Deine erste Tonbandmaschine? Das glaube ich nicht. Dein Ein und Alles? 64 Teile. Mann, wir haben 2 Jahre gebraucht, um sie reinzuschmuggeln. Ach, c'est la vie. Trash her. Bist du so klamm? Ich meine, wovon lebst du? Das ist dein Sozialstaat. Hast du keine Arbeit? Ja, ich spiele Lotto. Wenn ich irgendwie helfen kann. Sag mal, warum machst du nicht einfach die Flasche auf? Zum Beispiel. Ja. Ich dachte, du trinkst nicht mehr. Oh, ja, an Feiertagen. Soll ich dir einen Job besorgen, Wolle? Ich meine, hättest du Interesse? Was denn? Bei deiner Truppe? Wir gehen auf Tournee ins Ausland. Festival de la Chanson? Ah, hast du gelesen, ne? Ja, ich weiß alles über dich. Hör zu, ich will ja nicht viel versprechen, aber irgendwas wird sich schon finden lassen. Ich meine, gute Leute werden gebraucht, oder? Komm. Ja. Pass auf, wir machen Folgendes. Du kommst heute Abend zum Konzert, hinter die Bühne. So wie früher. Ja, ja. Ich stelle dich ein paar Leuten vor, ich werde was arrangieren. Ich mache das schon, okay? Okay. Hey, Alter, wir fahren nach Paris, okay? Hui. Wir beide zusammen. Diesmal, ne? Auf dem Père Lachaise. Wir werden zusammenarbeiten, wir zwei, wie früher. Wie in alten Zeiten, Wolle. Blutsbrüder. Auf die Heimkehr der Kosmonauten. Hey, was soll das? Wer hat Sie hier reingelassen? Stellen Sie sich raus, das ist auf Limits hier. Marco Hoffmann? Wenn Sie ein Autogramm wollen, wenden Sie sich an meinen Fanclub, ja? Kriminalpolizei. Was? Wieso, was wollen Sie? Sie sind verhaftet. Wir haben Ihre Fingerabdrücke. Hier, überall. Ja, na schön, ich bin hier gewesen. Und? Ist das verboten? Auf Krankenbesuch? Auf Krankenbesuch, wieso? Er hatte Magenkrebs. Unheilbar. Oh mein Gott. Wussten Sie das nicht? Er hat nichts gesagt. Worüber haben Sie gesprochen? Wir haben ein wenig gefeiert, unser Wiedersehen. Und dann hat er sich aus lauter Freude umgebracht. Was weiß ich, warum? Er war labil, er hat lauter krauses Zeug geredet. Von früher. Sie meinen, er hat Sie erpresst. Was? Er hatte Dokumente über Sie. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie haben sie ihm abgenommen und verbrannt. Die Asche haben wir gefunden. Im Waschbecken. Nein, so war das nicht. Und das hier? Hören Sie, was soll das alles? Die zweite Seite eines Protokolls. Da stehen lauter Namen drauf. Gäste einer Geburtstagsparty. 24.09.1983. Hinzes 24. Geburtstag. Sie waren übrigens nicht eingeladen. Jedenfalls stehen Sie nicht auf dieser Gästeliste. Es sei denn, Sie sind der Unterzeichner. Dieser I.M. Sänger. Sind Sie das? Ich will meinen Anwalt sprechen. Volker Hinze ist Tontechniker gewesen, nicht wahr? Zu Lebzeiten. Ich sage nichts mehr ohne meinen Anwalt. Das wird auch nicht nötig sein, Herr Hoffmann. Wir haben alles auf Band. Was? Herr Hinze hat alles mitgeschnitten. Juhu. Ihren Freundschaftsbesuch. Mir hat er erzählt, er hätte sie verkauft. Ja. Hallo? Volker? Hier im Salon. Das gibt's doch nicht. Der große Marco Hoffmann? Hier hast du dich also versteckt. Sowas nennt man Sozialwohnung, weißt du? Lebst du allein? Was soll das? Ich meine, seien Sie ruhig und hören Sie zu. Ich hab dich überall gesucht. Warum hast du nicht einfach deinen Führungsoffizier gefragt? Mein Gott. Hast du die immer noch? Wie lange ist das her? Meinst du, dass du mir die Gitarre geschenkt hast oder dass du mich verraten hast? Was willst du? Mich erpressen? Operative Information. Berlin, den 24.09.1983, UV, Quelle, IMV Sänger, zuverlässig, überprüft. Mehr hast du nicht zu bieten? Das ist alles? Da musst du schon noch was drauflegen, wenn du mich fertig machen willst. Wo ist die zweite Seite? Es muss eine zweite Seite geben. Wo ist sie? 1 Million. Im kleinen Schein? Das... Schweizer Franken? Das hatte... Das... Ich hab dich gewarnt. Was ist in der Tüte? Ich hatte eine Weinflasche mitgebracht. Ja, ja, sicher. Überraschung. Nein. Ich mach dich kalt. Ich knall dich ab. Wie ist das? In den Lauf zu blicken. Siehst du die Kugel kommen? Du Versager. Das stimmt nicht. Seien Sie ruhig. Nicht. Das ist nicht. Seien Sie jetzt ruhig. Na los. Wo ist die zweite Seite? Wo hast du sie versteckt? Pack aus, wo ist sie? In der Schublade? Ja. Gib her. das ist nicht so gewesen, das stimmt nicht. Schalten Sie das ab! Ist das das Original? Bist du so naiv? Wir waren Blutsbrüder. Niemand weiß, dass ich hier bin. Niemand hat den Brief gelesen. Niemand hat mich kommen sehen. Perfekt. Selbstmord. Der würdige Abschluss eines verkorksten Lebens. Die Erlösung. Nein, nicht schießen. Asche zu Asche. Hilfe. Nein, das. Bitte, nein, das. Das ist nicht wahr. Nein. Mördergrube von Dirk Jostschak. Die Rollen und ihre Darsteller: Volker Hinze, Udo Kroschwald, Marco Hoffmann, Christian Berkel, Kommissar Wolfgang Kondrus. Technische Realisation: Jonas Bergler und Sven Schmeier. Regieassistenz: Michael Wehrhahn. Regie: Thomas Leutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 1998.